euch nicht, also Silber. Silber ist wie Gold, fast jetzt nur um Bronze. Ja, ich nicht, also Silber ist wie Gold, fast jetzt nur um Bronze.